Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Es geht sofort los. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Egal was. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Am Start heute Nacht, sage und schreibe, 11 Jahre alt, Deborah. Hallo. Hallo. Hallo. Sag mal. Gleich, jetzt muss ich gleich fragen. Ich habe gerade ein sehr nettes Fax bekommen von zwei Marla-Mädchen. Einer Ilona, die ist 41, und Deborah, die ist 11. Bist du das? Ja. Bist du das wirklich? Ja. Das ist ja ein Ding. Ich wollte dieses Fax eigentlich vorlesen. Jetzt musst du aber sagen, was auf dem Fax draufsteht. Ja, also wir sind beide Fans von dir. Ist das deine Mutti? Ja. Ja. Und ich wollte dir einen Blondinenwitz erzählen. Ein Blondinenwitz? Ja. Du hast die Bühne, bitte sehr. Also, warum klaut eine Blondine im Aldi? Ist doch ganz klar, weil es da billiger ist. Das ist wunderbar. Warum klauen Blondinen im Aldi? Weil es dort billiger ist. Sehr schön. Woher habt ihr den Witz? Oh, von der Harald Schmidt Show. Von der Harald Schmidt Show? Ja. Abgeguckt. Das habe ich jetzt überhört. Nicht selbst ausgedacht. Nein. Nein. Deborah, aber deshalb hast du nicht nur angerufen, Nein. oder? Nein. Du hast auch noch ein Thema. Ja, also Thema, ich habe keinen Kontakt zu meiner Schwester, also der ist abgebrochen. Wie alt ist deine Schwester? 21. Aha. Und warum ist der Kontakt abgebrochen? Weil sie so einen doofen Freund hat und so eine doofe Schwiegermutter. Und so eine doofe Schwiegermutter? Ja. Wo wohnt deine Schwester denn? Auch in Mal. Aber nicht bei euch mehr zu Hause? Nein. Nee. Und was ist so doof an dem Freund und an der Schwiegermutter? Er erlaubt, also meine Schwester und der Freund von ihr, der Freund erlaubt ihr nichts. Und die erlauben auch nicht, dass du mit ihr irgendwas zusammen machst? Ja. Ach. Ich darf noch niemals in meine Wohnung kommen, meine Eltern dürfen nicht in die Wohnung kommen. Also deine Mutti auch nicht, die Nein. Ilona? Nein. Das ist ja ein Ding. Also heute Morgen war sie auch hier, 5 Minuten, und regt uns immer auf. Ja. Echt. Das ist mir doof. Wie lange geht das schon so? Seit Mai oder März, glaube ich. Ja. Haben wir die rausgeschmissen, weil sie die zweite Lehre angefangen hat und sie auch geschmissen hat. Ja. Und habt ihr sie rausgeschmissen? Ja. Zu Hause bei euch? Ja. Nach dem Motto, so geht's nicht mehr? Ja. Gab's denn da auch noch Streit wegen anderer Sachen? Ja. Weswegen? Also, dass sie zum Beispiel, Mama wusste nicht, dass der auf einmal hier schläft und sowas. Der Typ von ihr? Ja. Mhm. Und das wollte deine Mutti nicht so gerne? Nein. Und hat sie aber trotzdem gemacht? Ja. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen und dann habt ihr gesagt, es langt, raus aus der Bude. Ja. Ja. Naja, da ist natürlich das Verhältnis schon ziemlich angespannt, sage ich mal, ne? Mhm. Kann es denn sein, dass auch deine Schwester gar keinen großen Kontakt mehr haben möchte zu dir und zu deiner Mutter? Ja, weil meine Mutter sich auch öfter mit ihr streitet. Ja. Also kann durchaus deine Schwester auch Schuld daran haben, dass da jetzt Sendepause ist. Gar nicht mal nur die Schwiegermutter und der Freund. Und sie hat jetzt seit Mai bis jetzt 4 Jobs hingeschmissen. 4 Jobs? Glaube ich. Das ist nicht gut, ne? Hm. Würdest du denn gerne Kontakt mit der Schwester haben? Ja. Ja? Gerne. Also du bist gar nicht so sehr sauer auf sie? Nein. Also Ostern hatte sie Geburtstag. Ja. Genau. Und ich wollte bei ihrer Schwiegermutter anrufen. Und sie meint, sie wünschte keinen Kontakt mehr, und obwohl die Sarah noch Kontakt wünschte. Aha. Und ich durfte ihr nicht gratulieren, das war genau auf Ostern. Das ist harter Tobak. Hm. Hast du ihr denn dann mal versucht, irgendwie zu schreiben zum Beispiel? Oder mal irgendwie doch nochmal näher an sie ranzukommen? Ja, besuchen, aber sie schmeißt mich aus der Tür raus. Sie? Also der Freund, also, und sie auch manchmal. Sie auch, also sie kriegt das schon mit, dass man da nicht so an sie ran dich lässt. Was macht man da? Was meint deine Mutter denn? Ja, die ist fertig mit den Nerven. Ja. Ich auch. Du auch. Also mein Vater ist dann nicht der richtige Vater. Also ist ein, ich bin das Kind aus der zweiten Ehe. Ja. Und der hält sich da raus aus dem Streit? Ja, der hilft zwar auch mit. der redet mit ihr ganz freundlich und die will immer weiter streiten. Ja, wäre eine Möglichkeit, dass dein Vater da quasi als Ermittler, als Vermittler auftritt, dass der nochmal ganz ruhig mit ihr spricht und sagt, hier, die Deborah möchte doch sehr gerne und so weiter, dass man da so ein bisschen die Wogen glättet? Also meine Mutter, die möchte das ja auch, also auch Kontakt haben, aber der Freund ist so doof, deshalb. Wir wünschen gerne Kontakt, wir würden uns gerne so einen Kontakt nehmen. Ja, also dann würde ich ja doch nochmal alle Mittel ansetzen, deine Schwester zu überzeugen. Über den Vater. Vielleicht doch nochmal einen sehr netten Brief schreiben. Wir haben also mal angerufen bei ihrem Freund und wollten wir uns wieder versöhnen. Mhm. Und er meint, ne, wir sind schon keinen Kontakt. Ja, ich würde auch gar nicht versuchen, da mit dem Freund groß zu reden. Ja. Direkt an die Schwester ran. Vielleicht einen wirklich sehr langen, netten Brief, den ihr beide zusammen schreibt, deine Mutti und du. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und dann muss man weiter gucken. Mhm. Ja? Versucht's doch mal. Okay, ich wollte fragen, also, was wir da machen könnten, nur den Brief? Ja, erstmal ja, wenn sie sich gar nicht da groß am Telefon mit euch verbinden lässt und dich rausschmeißt, wenn du hingehst, dann würde ich es über den Brief mal versuchen. Und vielleicht auch nochmal über den Vater, dass der da ein bisschen Kontakt macht. Mhm. Ja? Okay. Deborah, dann grüße herzlich deine Mutti, die guckt wahrscheinlich jetzt zu oder hört uns zu. Ja, die ist in der Küche. Die ist in der Küche. Ihr beiden. Und du, wann, wie bist du immer so? Schönen Gruß von meiner Mutter. Danke, danke, danke. Und zwei Küsschen auf den Backen. Zwei Küsschen. Einen von dir und einen von der Mutti. Ja. Sag mal, wie, darfst du öfters diese Sendung verfolgen? Was? Darfst du öfters diese Sendung sehen oder hören? Ja, wenn ich keine Schule habe. Also. Jetzt sind ja Ferien, ne? Ja. Das ist ja schön. Mutti und Tochter gucken die Sendung. Aber wir sind große Fans von dir. Das ist toll. Freue ich mich sehr. Und ihr kriegt auch ein Autogramm. Ja. Alles ganz, ist schon eingetütet. Ja? Ihr Lieben, bis denn. Ja, und viel Glück mit deiner Schwester. Ja, danke, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt wird's radikal älter. Von 11 Jahre geht's jetzt hoch auf 29. Petra, hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo, Petra. Ich grüße dich. Dein Thema. Mein Thema, ja, ich habe ein ganz tolles Thema, denke ich mal. Und zwar habe ich seit, ja, am 2.11. wird's ein Jahr, Kontakt mit einem Mann, den ich kenne, aber der mich bis dato, denke ich mal, noch nicht kennengelernt hat. Der dich bis zum 2.11. nicht kennengelernt hat? Oder bis heute sogar? Seit 2.11. letzten Jahres. Seit 2.11. Und der hat dich bis heute nicht kennengelernt? Ich denke mal, mittlerweile weiß er vielleicht doch, wer ich bin, aber Lust, die Geschichte, das mal. Die sich innerhalb von diesem fast einem Jahr abgespielt hat, also die ist so, ja, außergewöhnlich und einfach klasse und toll und wunderbar und ich... Jetzt aber erzähl. Ja. Also, er ist, ich habe es immer genannt, ein Objekt meiner Begierde. Ja. Und zwar ist er als Barmann in einer sehr bekannten Bar in München. Ja. Und irgendwann nachts bin ich aus dieser Bar mit Freunden rausgekommen und da hat mich sozusagen der Teufel geritten. Und ich denke, ruf doch diesen netten jungen Mann mal an, in der Bar noch. Aha. Und ja, gesagt, getan, Telefon in die Hand genommen, angerufen dort. Und habe mich mit meinem zweiten Namen, sprich also Petra Carmen, also nur mit Carmen vorgestellt. Ja. Und habe ihn also um ein Treffen gebeten. Ja. Und er ist ja zwar drauf eingegangen, aber hat nicht zugesagt, sondern hat gemeint, dass er mich zurückrufen würde, was ihm halt momentan zeitlich nicht so reinpasst. Und okay, für mich war das irgendwo so eine Abwimmeltechnik, dass ich mir gedacht habe, ja, er sagt das jetzt so und macht es sowieso nicht, aber tatsächlich, dem ist so passiert. Er hat dich angerufen? Mhm, er hat mich angerufen und ja, aus diesen Gesprächen heraus ist also von seiner Seite, ja, ich sage jetzt mal so eine Faszination entstanden, die sich bis dato aufrechterhalten hat, denke ich mal. Das heißt, ihr habt jetzt ein knappes Jahr nur telefoniert miteinander? Genau. Also nicht nur telefoniert, sondern auch brieflich Kontakt gehabt. Also ich habe seine Adresse, habe ihm geschrieben. Aha. Also nicht nur einfach bla bla bla und tralala geschrieben, sondern wirklich ganz intensive, ausführliche Briefe, in denen ich auch von mir erzählt habe. Ja. Und auch einige optische Eindrücke hinterlassen habe, aber nur ausschnittweise. Sprich, mein Mund habe ich ihm reingeklebt und ein Auge von mir. Warum kein ganzes Foto? Dann ist halt, wäre halt diese Spannung wäre weg gewesen, weil ich... Wobei, du bist ja im Vorteil, du kennst ihn ja. Eben, ich kenne ihn und wollte ihn einfach näher kennenlernen, denn ich sage mal, so die Jungs hinter dem Tresen, das ist ein Neutrum irgendwo für jemanden, der als Gast dort ist. Und er hat bereitwillig dieses Spiel mitgemacht? Ja. Die ganzen Monate? Nicht nur bereitwillig, sondern absolut, er hat es auch noch forciert dann. Er hat es forciert. Und es konnte ja passieren, oder es ist vielleicht sogar passiert, dass du in diese Bar gegangen bist. Und ihm gegenüber saß und er wusste gar nicht, dass du bist. So schaut's aus, genau. Das ist ja irre. Zumal ich kenne ziemlich viele Leute und wie gesagt, mit Petra sprechen mich alle an, ganz klar. Denn mein zweiter Name ist nicht so geläufig und der mich nur unter Carmen kennt. Habt ihr hat er das überhaupt gar nicht so überrissen, denke ich mal. Habt ihr dieses thematisiert, dass das ab und zu vorkommt, dass du vor ihm sitzt ohne Ja, natürlich, ja? Doch. Wir haben das uns, er hat es sogar ausgekostet, denke ich mal. Dass er sagte, sag mal, warst du heute Abend da? Und ich habe gesagt, ja. Und er sagte, weißt du, finde ich klasse, das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass du da gewesen bist in dem ganzen Stress heute Abend. Das ist ja schräg. Ja. Du hast aber sonst, du hast keinen Freund. Du hast keine Beziehung. Nee, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, zwischendurch mal, ja, so kurzfristig was, aber... Ist er auch solo? Nein, ist er nicht. Aha. Ist er nicht. Hast aber das hat ihn nicht davon abgehalten, auf diese Geschichte einzugehen. Und zwar so intensiv, dass er gesagt hat, also unter anderem gesagt hat, wenn jetzt die Optik auch noch zu dem passt, was ich von dir kennengelernt habe, sagt er, dann bist du die Frau für mich. Dann würde er sofort seine Freundin verlassen, was ich natürlich auch nicht irgendwo wollte. Ja. Aber es ist wirklich so intensiv geworden mit der Zeit. Würdest du sagen, dass du dich in diesen Mann aufgrund der Briefe und der Telefonate wirklich verliebt hast? Absolut. Absolut. Ich hätte es nie geglaubt, wie gesagt, von der Optik her, ich fand ihn ganz interessant. Und ich habe es einfach nur aus dem Aspekt der Neugier herausgetan, ihn anzurufen und zu sehen, wie ich eben sagte, um so ein Neutrum mal aus der Reserve zu locken. Mal zu sehen, was dahinter steckt. Weil sie sind zwar freundlich, oberflächlich, aber du weißt wirklich nicht, was geht im Kopf von denen vor. Aber wenn du den so gut findest und er gefällt dir offensichtlich auch optisch ziemlich gut, wie hältst du das nur aus? Es ist wahnsinnig schwer. Also da würde ich ja wahnsinnig werden, wenn ich da an der Theke säße und er quasi da hautnah vor mir. Nee, aber da bin ich, glaube ich, in Anführungszeichen so abgebrüht, dass ich mir da nichts anmerken lasse. Ja. So, das ist jetzt fast ein Jahr, läuft das so. Aber soll es noch ein Jahr so laufen? Weiß ich nicht. Jetzt, was ich dazu, oder was überhaupt so mein der Kick ist dabei, ist halt die Tatsache, was ich über diese Zeit hinaus aus dem Mann herausgekitzelt habe, was er mittlerweile von mir alles weiß. Mhm. Wie ich eben sagte, also er ist bereit, irgendwelche Sachen aufzugeben. Ja. Hast du denn nicht auch irre Angst, dass du ihm vielleicht nun doch körperlich nicht gefällst? Ja, ja, ne? Schon. Mhm. Weil er hat mir irgendwann mal gesagt, der Typ Frau, auf den er steht, geht so in Richtung Twiggy und die wäre normalerweise noch dick für ihn. Und du bist eher so ein Sophia Loren-Typ? Ich bin, also ich habe kleine Größe 40, denke mal, es wäre normalerweise für ihn zu viel. Ja. Weil er hat sich auch schon mal so geäußert, er hatte mich im Verdacht, also als von der Optik her, hat er dann, als wir irgendwann nachts, also ich muss dazu sagen, er ruft jeden Morgen an, wenn er von seinem Job nach Hause kommt, das ist immer so zwischen 4 und 5 Uhr. Jeden Morgen? Ja. Das heißt, er lebt mit seiner Freundin nicht zusammen? Nein, wohnen nicht zusammen. Und, sonst habe ich einen Faden verloren. Du wolltest irgendwas sagen, dass er dich mal im, dass genau, er vermutet hat. Er hat mich jetzt von der Optik her im Verdacht gehabt. Ja. Und wir haben uns ja auch mal getroffen im Hinterhof bei ihnen, weil ich irgendwann sagte, du, jetzt lass mir das mal ein bisschen heißer angehen, die ganze Geschichte. Du mit geschlossenen Augen im Hof und ich komme hinten in den Hof rein, führe dich an der Hand irgendwo eine gewisse Stelle und dann werden wir mal sehen. Aber dann hat er nicht die Augen aufgemacht? Nein, hat er nicht. Ja, das habe ich unter Kontrolle gehabt und ich weiß auch, oder das Vertrauen habe ich in ihn, oder hatte ich zu dem Zeitpunkt in ihn, dass ich wusste, er macht es nicht. Das ist ja wie ein schöner kleiner Spielfilm. Ja, das ist der Wahnsinn. Mann. Ja, Petra, wie soll es weitergehen? Das ist mein Problem. Nachdem ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass ich vielleicht doch nicht so die wäre von der Optik, die er sich vorstellt, weiß ich nicht, wie ich jetzt handeln soll. Er hat zunächst gesagt, nachdem ich mittlerweile weiß, dass sich über die Hälfte der Männer in Schumanns erotisch finden und nicht mich, sondern die andere, die würden wahrscheinlich, also von die Männer würden mich erotisch finden, sprich die andere erotisch finden und es selber dann nicht sein Ding. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, glaube ich, könnte ich gar nicht anders, als das Geheimnis jetzt bald zu lüften. Und ich würde dann auch die Gefahr, glaube ich, doch schon gerne in Kauf nehmen, dass alles platzt. Weil die Chance, die wiederum auf der anderen Seite steht, dass da vielleicht eine ganz irre Beziehung daraus entstehen könnte, die ist da. Ne? Das ist noch gar nicht mal so der Moment, den ich anstrebe, sondern ganz einfach diese Geschichte aufrechtzuerhalten, weil es gibt so ein Feeling. Ach, du willst gar keine Beziehung mit dem? Glaube ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktionieren würde. Er ist erstens mal Zwilling, genau wie ich auch. Ja. Wir haben also das gleiche Sternzeichen, was ich ihm auf den Kopf zugesagt habe, ohne dass ich es gewusst habe, einfach so aus der Beobachtung heraus. Es kann ja wirklich sein, dass du es nicht willst und dass er es vielleicht irgendwie auch nicht will. Aha. Sonst hätte er vielleicht auch in irgendeiner Weise da aktiver und offensiver sein können. Dann macht es einfach die nächsten 10 Jahre weiter. Und in 10 Jahren unterhalten wir uns nochmal. Dann ist das die kurioseste Geschichte, die ich in meinem Leben gehört habe. Ja, nein, es ist wirklich, es geht um die Geschichte als solche. Wenn du das miterlebst, dass du jeden Tag mit jemandem sprichst, von dem du weißt, er kennt dich nicht. Ja. Und der Mann, der offenbart sich mir in einer Art und Weise, es ist schon abenteuerlich, was ich alles von ihm weiß, was er von mir weiß. Petra, wir verbleiben mal folgendermaßen. Also, ich würde gerne mit dir in Kontakt bleiben. Ja. Ich vermute mal, dass du es eine Weile oder dass ihr es noch eine Weile so laufen lasst. Mhm. So klingt es zumindest für mich. Ja. Und wir unterhalten uns vielleicht so in 5 Wochen oder vor Weihnachten noch einmal miteinander. Mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Wäre schön. Machen wir es so? Ich erzähle dir alles hier. Und wenn er jetzt zugehört hat, könnte das sein? Nein, um die Zeit. Der arbeitet jetzt. Dann sagen wir auch gar nichts weiter. Mhm. Petra, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Ist eine schöne Stimme, ne? Würde ich auch gerne oft mit telefonieren. Sabrina, 16 Jahre, hallo. Ja, hallo. Sabrina. Ja, hallo. Hast du auch einen heimlichen Telefonfreund? Ja, nein. Nee. Also, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt dein Telefonfreund. Ja, genau. Dein Thema. Mein Thema. Mein Freund möchte mit mir Pornos drehen. Und ich dachte auch erst, das wäre so ein Scherz und so. Ja, und da meinte der zu mir, ja, wenn ich nicht mitmache, dann wäre ich eine Spielverderberin und dann... Moment. Bitte mit mir Schluss machen. Dein Freund will mit dir Pornos drehen? Ja. Wie alt ist dein Freund? 16. Auch 16, ja? Ja, ja. Was für Pornos will er mit dir drehen? So Privatpornos für euren eigenen Gebrauch oder was? Nee, nee, nicht Privatpornos. Da möchte noch, also er möchte das bei seinem Freund machen. Und dann kommen auch noch andere und so. Ja, und dann meinten die, das wäre doch eine tolle Sache. Und dann will er das Zeug verkaufen? Verkaufen, ja. Er will es verkaufen? Mhm. Also er will richtig Knete damit machen? Ja, richtig Knete. Und er hat dir quasi jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn du das nicht mitmachst, dann trenne ich mich von dir. Ja, ja. Das war ein blöder Freund. Ja, und dann, jetzt bin ich auch sauer, rede immer mit denen und... Zu Recht. Der ruft mich jetzt auch mal an und meint, ja komm, so war das auch nicht gemeint, aber lass uns das doch mal versuchen und so. Ja. Sag mal, wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr. Und war das ein gutes Jahr bislang? Bislang war das ein gutes Jahr, also... Also du meinst schon, dass ihr euch sehr lieb habt? Meine Eltern verstehen sich auch sehr gut mit denen und naja, das hätte ich auch nicht gedacht oder so. Hat er denn dann, wenn das so eine gute Beziehung ist zwischen euch beiden, nicht ein bisschen versucht, irgendwie zumindest mit dir zu reden oder sich zu erklären oder irgendwas? Er hat sofort gesagt, dann mache ich Schluss? Ja, dann mache ich Schluss, knallhart. Knallhart? Mhm. Und wie hast du da spontan darauf reagiert? Ja, ich habe gesagt, lass mich in Ruhe und so und dann bin ich auch sofort abgehauen und... Ja, jetzt ruft er mich ja jeden Tag an und meint, das war nicht so gemeint und so. Er sagt, es war nicht so gemeint, aber, er will es trotzdem machen? Aber er möchte es trotzdem machen, ja. Also er kommt jetzt auf die freundliche Tour? Mhm, und meint dann, ja gut, dann macht es bestimmt auch. Ja, also er sagt nicht zu dir, hier, Sabrina, ich respektiere deine Meinung, vergessen wir das Thema. Das sagt er nicht? Nein, das sagt er nicht. Hört sich nicht gut an von den Burschen? Nee, nee. Also überhaupt nicht, finde ich ziemlich... Heftig. Ja, und wir hatten jetzt ein ganz gutes Jahr. Ja. Also. Lass dich bloß nicht auf solche Sachen ein, wenn du das nicht willst. Bloß nicht. Lass dich da bloß nicht bequatschen. Nee, ich lass mich jetzt auch nicht irgendwie... Ich weiß ja auch nicht, weil ich möchte jetzt auch nicht wegen seiner Sache Schluss machen. Ja, dann würde ich an deiner Stelle nochmal versuchen, nochmal mit dem zu reden, eingehend zu reden, ihm wirklich klar zu machen, dass das nicht dein Ding ist und du möchtest schon mit ihm zusammen sein und versuch du ihn einfach von diesem Trip wegzukriegen, wenn dir das gelingt. Ja. Das ist natürlich die Frage, ne, wenn der sich da so rein verbissen hat. Mhm. Bis jetzt habe ich auch nicht mehr so richtig mit dem geredet. Aber dir liegt an der Beziehung. Mhm. Ja. Sehr und nicht anderen. Ja. Dann versuch diesen Weg doch nochmal. Treff dich mit ihm irgendwo. dreht wirklich so, auch wie du es mir erzählt hast, dass du es nur wirklich nicht willst und dass du gerne mit ihm zusammen sein möchtest, aber so nicht. Und mal sehen, wie er dann reagiert darauf. Ne? Mhm. Und wenn das immer noch nichts nutzt, dann schlag ihn dir aus dem Kopf. Ja. Weil das ist eine Methode, die ist, so geht das nicht, ne? Ja, und ich dachte jetzt auch, dass er es nur Scherz meinte oder ja, sowas. Ja. Du warst wahrscheinlich wie vor den Kopf gestoßen, ne? Ja, ja. Nicht mehr. Ja, mhm. Ja. Hat er denn da irgendwelche älteren Freunde, die ihn da auch vielleicht zu verführen? Oder die ja, das dachte ich mir auch so. Seitdem wir 9 in der Clique haben, der ist schon 18 ja. Und der hat auch die Kamera und so und seitdem ist das dann auch so. Aber du weißt nichts Näheres, ob da vielleicht noch andere Leute hinterstecken? Nee, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, ne? Mhm. Könnte ja auch sein. Also, bleib bloß bei deinem Nein. Ja, ja. Aber das ist auch klar, ne? Das ja. Merke ich auch. Und versuch nochmal dein Bestes zu tun bei ihm, mit ihm. Mhm. Viel Glück, Sabrina. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sandra, 22, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, im Februar diesen Jahres ja. Hat sich mein bester Freund umgebracht. So circa 23.30 Uhr ist er vom Hochhaus gesprungen, stand auch in der Zeitung. Und welche Stadt war das? In Delmenhorst. Ja. Und eine halbe Stunde später wäre er 19 geworden. Hat in unserer Stammkneipe noch davon geredet, dass wir die Party groß feiern. Er hat schon öfter versucht, hat auch jedem gesagt, ja, ich will mich umbringen. Und bis das keiner mehr geglaubt hat. Und an diesem Abend wurde er dann von einer Freundin zum Hochhaus gefahren. Er hat dann gesagt, bring mich mal eben dahin, ich bring mich jetzt um. Und hat natürlich wieder keiner geglaubt. Sie hat ihn hingefahren, hat gesagt, ja gut, tschüss, ich bring mich jetzt um. Dann hat sie gesagt, ja mach mal. Sie ist weggefahren, eine halbe Stunde später war er tot. Ja, und... Das ist aber auch super heftig für diese Freundin, ne? Ja, es war mehr oder weniger so eine Bekannte. Aber wie gesagt, also er hat überall rum erzählt, ja, ich bringe mich jetzt um. Mhm. Und er war ein sehr sensibler und auch ein ganz lieber Kerl. Wie gesagt, es stand auch in der Zeitung. Es war dein bester Freund, aber ja. Ihr wart nicht zusammen. Nein, nein. Es gibt tatsächlich Beziehungen zu Männlein und Weiblein. Ohne Sex. Richtig. Ja klar, natürlich, ja. Ja. Und er hat sich auch keinem anvertraut. Selbst dir nicht? Nein. Aber wenn ihr so gute Freunde wart, weißt du doch sicher auch so ein bisschen was aus seinem Leben und kannst mutmaßen, woran es liegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur durch die Zeitung erfahren, an was es gelegen hat. Und an was hat es gelegen? An seiner Arbeitsstelle. Das hat er dir nie erzählt? Nein, das hat er niemandem erzählt. Was war da in der Arbeitsstelle? Er war im dritten Lehrjahr, er war Tischler. Und hat seinen Eltern nur erzählt, wie schlecht der Meister ihn behandelt, dass er zu nichts fähig wäre, dass er keine Ahnung hätte, dass er nie was wird. Und er hätte nur noch ein halbes Jahr gehabt zum Auslernen. Und irgendwann hat er mal gesagt, jetzt falle ich nicht mehr aus. Und es hat aber keiner gewusst. Also wir waren eine große Clique. Aber er hat ja öfter schon angekündigt, dass er sich umbringen will. Ja. Und er hat nie angedeutet, warum er das machen will. Nein. Und ihr habt auch nie so dann danach gebohrt weiter? Wenn andauernd jemand Hilfe schreit ja. Und es nicht ernst meint, sozusagen, ja. Dann, wenn er es ernst meint, dann hilft ihm keiner mehr. Ihr habt das wirklich als Joke fast schon gesehen? Ja, so oft wie er es gesagt hat, haben wir es als Joke gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Aber er hat sich, wie gesagt, keinem anvertraut, außer dass seine Eltern das eben wussten. Mhm. Woher? Achso, die Eltern wussten das? Die Eltern wussten es, ja. Ja. Hat er irgendwas hinterlassen? Einen Brief oder nee, so? Nein. Nichts. Mhm. Gar nichts. Also er hat aber auch noch gelebt. Und wurde mir auf jeden Fall berichtet, dass er noch gelebt haben soll. Nach dem Sturz? Ja. Es war aber nicht viel übrig, was man in einen Sarg packen kann. Deswegen wurde eingeäschert. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich nur damit sagen, dass, falls jemand mal auf diesen Gedanken kommt, sich wegen irgendwelchen Sachen versucht umzubringen, entweder den Eltern anvertrauen oder die besten Freunde. Mhm. Ist immer eine Möglichkeit da. Ich habe es auch zweimal versucht. Ich habe damals einen Freund gehabt, der hat mich verprügelt, aber ständig, so alle 2-3 Tage. Ja. Der hat auch Drogen genommen. Und ich habe auch zweimal versucht, einmal mit Tabletten, einmal mit Pulsadern. Mhm. Aber heute kann ich drüber lachen. Mhm. Weil ich eben mein... Du hast geredet mit Leuten. Ja. Ja. Das Allerschlimmste ist, wenn man das wirklich in sich behält und ja in sich so ab, sich selbst verkapselt. Ne? Ja, ja, das hat er aber auch gemacht. Aber er hat auch immer die falschen Mädchen kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Also er hat ganz niedliche Mädchen gehabt, mit denen ich mich sogar vertragen habe. Ich war auch sehr eifersüchtig, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich immer nur das Beste für ihn wollte. Mhm. Und dann hat er mal eine kennengelernt, die eine in einer einen Sekunde haben sie sich geküsst, in der anderen hat er einen Nacken gekriegt. Mhm. Ja, also die hat ihn auch sehr runtergemacht. Ja. Und dadurch hat sein Leben auch nicht viel Sinn gehabt. Sandra, als du das gehört hast, als du es dann erfahren hast, wie hast du dich da gefühlt? Vor allen Dingen mit dieser Vorgeschichte. Wahnsinnig hilflos. Also in dem Moment, also ich war gerade an dem Tag, ich weiß sogar noch, welcher Tag es war, das war einmal ein Montag. Mhm. Und mein jetziger Freund kam bei mir in der Arbeitsstelle rein, rote Nase, Tränen überströmt. Und ich habe gedacht, irgendwas Schlimmes ist ja wohl. Mhm. So, und dann sagte er mir irgendwas, ja, es ist was passiert, es ist was Schlimmes passiert. Und da dachte ich eigentlich, es wäre unserem anderen Freund irgendwas passiert, denn unser anderer Kumpel hat Leukämie. Mhm. Und da habe ich eigentlich erst an ihn gedacht, dass er eben was angestellt hat. Dann sind wir rausgegangen auf in die City und dann hat er plötzlich gesagt, ja, Gordon ist tot. Mhm. Und in dem Moment lächelst du wie blöd, weil in dem Moment glaubst du das nicht und sagst, ach Quatsch, Blödsinn. Ja, ja, und dann ist er ein Trümmer. Ja. Und ja, dann habe ich meine Klamotten gepackt in der Arbeitsstelle und gleich weg. Ich habe dann nichts mehr dazu gesagt. Ich habe meinem... Bist du dann zu den Eltern gefahren? Nein. Nein. Ich habe bis zum heutigen Tag keinen Kontakt zu den Eltern. Habe ich auch nie gehabt. Ach so. Oder haben wir nicht gehabt. Warst du denn auf der Beerdigung? Nein. Auch nicht. Weil es war eigentlich mehr Respekt vor den Eltern. Weil wenn da jetzt die ganze Clique rumsteht... Und die sind sowieso so fertig gewesen. Und wir haben eigentlich die Bitte der Eltern akzeptiert. Die wollten das nicht. Die wollten das nicht. Ja. Sollte nur eine Familie sein. Sandra, hast du, man denkt ja wahrscheinlich dann, wenn man auch so nah mit jemandem befreundet war, alles Mögliche hin und her. Kamen da auch so Momente in dir auf, dass du gedacht hast, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich hätte ihn vielleicht doch mehr fragen sollen oder irgend sowas? Ja, auf jeden Fall, na klar. Hm. Das hat sich aber jeder gestellt. Wie gesagt, wir waren in einer großen Clique. Mhm. Und unser Freund, der Leukämie hat, der hat zum Beispiel gesagt, ja, wenn ich nicht aus Delmhorst rausgezogen wäre, dann wäre das ganz anders gekommen. Dann wäre er vielleicht zu mir gekommen. Und also es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem wir nicht an ihn denken. Mhm. Aber es hat keiner Schuld. Er hat sich nur nicht anvertraut, weil er eben nicht wollte. Ja, ich glaube, dass, wie du es geschildert hast, auch nicht. Ich denke, dass das so sehr sich in der Stille in ihm vorbereitet hat, dass ihr da hättet gar nichts machen können. Es sei denn, er hätte sich euch anvertraut, oder dann wäre es auch nicht passiert. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man davon Schuld sprechen kann. Überhaupt nicht. Nee, bin ich auch nicht der Meinung. Nein. Also ich es bleibt die Trauer, aber kein Schuldgefühl. Würde ich auch nicht sagen. Also bei mir kamen zwar auch Schuldgefühle auf, also ich bin auch schon mal nachts losgefahren, er hat mich angerufen, hat gesagt, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da bin ich nachts mit dem Fahrrad durch die Nacht gefahren, um ihn zu fragen, was denn los wäre. Und heute sage ich mir, ich habe es zu selten gemacht, aber man kann einfach nichts tun. Ja, man muss sich einfach anvertrauen. Ja. Und er war einfach zu sensibel. Der wollte uns nicht schaden. Ja, ja. Und er hat eine Menge verpasst. Mhm. Sehr viel. Also das würde ich echt keinem raten. Der Grund deines Anrufes war ja, du hast es gerade ja auch gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal unterstreichen, dass wenn jemand in einer solchen Krise ist, dass er sich irgendeine vertraute Person suchen soll, richtig, um darüber zu reden. So ist es. Ja. Also ich habe es bei meiner Mutter gemacht, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Das ist nicht so Mutter-Tochter, sondern richtig dicke Freunde. Und es ist natürlich nicht immer so, ist klar. Ich habe deine Sendung auch vorgestern verfolgt, also Familienkrisen ohne Ende. Aber man muss wenigstens einen Freund oder eine Freundin haben, wo man wirklich sich aussprechen kann, der zuhört. Und wenn alle Stücke reißen, es gibt ja nur Leute, die leider in der Situation sind, dass sie nun wirklich keine Freunde haben. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich bei der Telefonseelsorge zu melden. Richtig. Weil nur auch ganz tolle Leute arbeiten und die man auch als Notstrohhalm quasi auch durchaus benutzen darf. Dafür sind sie ja da. Ja, oder sie rufen bei dir an. Oder hier, ja. Ja. Liebe Sandra, ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao. Punkt 31, jetzt machen wir eine kleine Pause. Weiter geht's, 0120 2911, so könnt ihr uns telefonisch erreichen und per Fax unter 0130 1151 22. Hier ist 1 live, Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Offene Sendung heute Nacht, ihr könnt zu jedem Thema hier bei uns anrufen. Angerufen hat auch der Jan und der ist 15. Hallo Domian. Hallo Jan. Na, ja, ich rufe zu dem Thema an. Ja, ich war auf Klassenfahrt. Ja. Oh, ich bin aufgeregt. Und immer raus damit. Ja, und war ich mit Freunden zusammen. Ja. Und dann sind wir auch in ein Zimmer mit einem, den ich noch gar nicht kannte. Also ging in meine Klasse, aber der war mir noch unbekannt. Ja. Hat man irgendwann mal gesprochen und also, ne? Ja. Jedenfalls, dann waren wir eine Nacht wach und wir hatten die anderen gefragt, ob wir durchmachen wollen. Mhm. Und dann war gleich großes Beklagen, oh nein, oh Gott, morgen war eine lange Wanderung. Und ich dann mit Dennis, also Dennis heißt er, mhm, bin dann mit Dennis länger wach geblieben. Und dann waren wir da am Fenster, haben uns über allen möglichen Scheiß kaputt gelacht. Also wart ihr beide alleine in dem Zimmer? Oder? Nein, wir waren nicht alleine, da waren noch drei andere. Noch drei andere. Und die pennten aber. Ja, und wir hatten geglaubt, die schlafen. Aha. So, wir haben uns da echt über jeden Mist tot gelacht, weil, ja, wir waren irgendwie gut drauf. Ja. Das sagen wir uns heute noch. Ja, und dann fingen wir plötzlich so an, uns ein bisschen, ja, wie soll das sagen wir, also wir haben uns ein bisschen gestreichelt. Mhm. Also nicht doll. Mhm. Und ich hatte auch nichts dagegen, also bis dato wusste ich noch gar nichts davon. Hat er damit angefangen? Ja, er hat damit angefangen. Ja, ja. Also von mir, ich bin absolut schüchtern, glaube ich. Ja. So, und dann, komischerweise, also wir haben dann noch ein bisschen näher was gemacht, aber nichts Schlimmes, also nichts Richtiges. So ein bisschen gekuschelt. Ja. Aber nicht am Fenster, sondern dann in einem Bett von allen. Nein, am Fenster. Alles am Fenster. Alles am Fenster. Ja. Da war so schöne Luft. Ja. So, und dann. Romantik, hallo. Ja, Stern. War auch Mondschein und ein Leuchtturm war zu sehen. Toll. Also ein Schnickschnack. Ja. Und am nächsten Tag, also gleich da, ja, schön gekuschelt und dann war es raus. Jeder wusste das aus der Klasse. Und wir waren auch noch mit zwei anderen Klassen unterwegs und die wussten das dann auch gleich. Also die gesamte achte Klasse wusste das, dass da was im Busch ist. Also die anderen, die haben eben nicht alle geschlafen, sondern da haben irgendwelche gelauscht und das gleich weiter rumgeschnattert. Ja. Ja. Ja, und der eine war ja sowieso noch in meinem Zimmer, also der war nicht dabei, aber die anderen beiden waren noch drinnen. Mhm. So, und ja, Klassenfahrt war vorbei, erster Schultag, war schon schön von den ganzen, erstmal wusste auch noch, die ganze Schule wusste dann davon. Mhm. Das war ging ja wie ein Lauffeuer durch die Schule. Ja, also das war eigentlich Spießrutenlauf. Genau das. Mhm. Und also es war echt furchtbar. Und ich habe ja, also Dennis konnte sich ja immer noch gut wehren. Wo es ich dann immer voll auf die 12. Das ging dann so weit, dass ich mich sogar aufs Klo verkrochen habe. Mhm. Und da eingesperrt und dann die ganze Pause gewartet habe, weil das war echt schlimm. Was haben die denn zu dir gesagt? Oder was haben die gemacht? Ja, was haben die gemacht? Also beleidigt, geschopft. Wie haben sie dich beleidigt? Alte Schwuchtel und so. Also alles, was man so die ganze Bandbreite habe ich da entgegengefolgt bekommen. Das darf man eigentlich auch gar nicht in der Sendung sagen. Das ist eigentlich sehr schlimm. Ja, aber solche Sachen gibt es leider Gottes immer noch und immer wieder, ne? Ja. Ja, und also dann ganz übel, wie ging's weiter? Ja, dann haben das die Lehrer auch mitbekommen. Mhm. Ja, und eine Lehrerin mich dann angesprochen, ich hochrot geworden. Mhm. Und dann habe ich das auch gesagt. Und dann meinte sie ja, Schulpsychologe. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel, ja, weiter. Das war dann erstmal, tada, ich da mit meinem Vater hin. So, ich erzähle, ich habe da, glaube ich, meine ganze Lebensgeschichte, bin ich da losgeworden. Das ist also, ein Ding. Bla bla bla bla, ja. Die hat mir gar nichts gesagt, da war ich einmal, dann war das gleich vorbei. Mhm. So, das hat mir auch irgendwie gar nichts gebracht. Und dann Lehrerin gesagt, du kannst ruhig wieder raus, da macht keiner mehr was. Bing bong, keiner hat mehr was gemacht. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft hat, aber ja und dann wurde es, mit der Zeit wurde es dann fest wieder angefangen. Aber ich wollte auch nicht zu der Lehrerin gehen, weil das war mir wieder zu peinlich. Ja. So, ja, was war dann? Dann kam das, Dennis blieb sitzen. Das war ja noch wieder die Krönung. Ja. Der hat sich gar nicht angestrengt, weil dem war das, glaube ich, auch zu viel. Ich glaube, deswegen ist er auch sitzen geblieben. Ja. Jetzt ist er in der 8. Klasse, ja. Ich in der 9. Ja. Und die Einzigen, die mich jetzt noch beschützen, sind die aus meiner Klasse und auch aus den anderen 9. Also sonst ist jeder wieder gegen mich. Also, ist echt super. Das ist der Stand der Dinge. Ja. Ja. Wie ist denn eure Beziehung im Moment zwischen, also du, die, deine, zwischen dir und Dennis? Ja, fester. Fester. Und er ist ja jetzt in Urlaub wegen der Ferien und kurz bevor losgefahren ist, haben wir auch das erste Mal miteinander geschlafen. Also es ist schon eine Liebesbeziehung, würdest ja. du sagen? Ihr ja. seid ineinander verliebt. Ja. Ja. Mann, Mann, Mann, dass es sowas noch gibt. Das ist ja schlimm. Jan, ich kann dich wirklich nur bestärken, was das Zeug hält, dass du dich da nicht niedermachen lassen sollst. Also ich habe jetzt auch schon eine dicke Haut, was das angeht. Absolut. Steht ja. Zu deiner Sexualität, steht zu ja. dem Dennis, steht zu eurer Beziehung. Und ja. wenn die ganzen anderen Affen 50 mal Schwuchtel sagen, dann hier so und lass sie reden. Mhm. Obwohl ich mir schon klar ist, mit 15 steckt man das nicht so leicht weg. Ja, ich habe also echt jetzt schon langsam, mir ist das schon egal, ich höre das schon gar nicht mehr. Also ja. früher hat man ja noch immer gehört, also auch aus dem letzten Winkel hat man dieses Wort gehört, Schwuchtel. Mhm. Da hat man auch noch gleich spitze Ohren gekriegt und dann gleich Tschüss. Und jetzt, ich höre das also so wie früher, man hat, mir ist das auch irgendwie schon egal, weil ja. ich weiß, Dennis ist auf meiner Seite, meine Klasse steht voll hinter mir. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Das reicht das mir ist auch. Viel wert, ja. Ja, und also passiert auch, also versuchen die 10. Klasse und so. Ach, jetzt ist er weg. Das ist aber schade. Jan? Ich bin hier. Ja, ich konnte dich gerade nicht verstehen. Ach so. Und du hast auch keinen Bock, nochmal zu der Lehrerin zu gehen, dass die dann nochmal ein Machtwort spricht. Nee, also jetzt habe ich auch eine neue Klassenlehrerin. Ja. Also ich will das auch mit der gar nicht anfangen. Willst, ich glaube, die weiß das bestimmt zwar, aber... Ja. Du willst das Ding jetzt durchfechten ja. für dich selbst. Finde ich gut. Ich wünsche dir dabei wirklich alle Power dieser Welt. Ja. Und nochmal, steh zu deiner Liebe. Und ja, mach das, was du für richtig hältst, was dein Ding ist. Mhm. Das ist nämlich dann genau richtig. Sei schwul und lieb deinen Dennis. Das mache ich. Kann ich noch ein Autogramm haben? Lieber Jan. Ach ja, und dann, man hat mir aufgetragen, ich soll noch jemanden grüßen. Ach, das ist aber was ganz Wichtiges. Aber ganz schnell jetzt. Alexander, den muss ich grüßen, weil der hat mir sein Telefon zur Verfügung gestellt. Okay, schöne Grüße an Alexander. Danke. Was das Autogramm angeht, bitte schreibt. Schreibt einfach WDR Domian 50600 Köln. Sonst kriegen meine Leute im Hintergrund einen zu viel, wenn die alles immer aufschreiben müssen. Okay. Ne, kurz schreiben und ihr kriegt es dann zugeschickt. Okay. Mein Lieber, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Jan. Dirk, 22. Hi. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist Wandern. Wandern? Und zwar Wandern in den Schweizer Alpen. Ja, wunderbar. Das ist ja ganz toll. Das mache ich auch gerne, ja. Ja, ah. Und zwar ist es folgendermaßen, ich wohne direkt an der Schweizer Grenze. Du beneidenswerter. Gell? Ja, wo wohnst du? In Schwerzen, das ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Uderschingen. Das ist eine 5000, eine 6000. Uderschingen. Uderschingen, ja, ja. ja. Also am Rande des Südschwarzwaldes. Ja. Und also nach Zürich sind es vielleicht mit dem Auto so eine knappe halbe Stunde zum Fahren. Da ist man schon in Zürich. Also schon eine Traumgegend, ne, wo du wohnst da. Ja, wunderbar. Ja. Also wirklich ländlich und hier ist es noch einigermaßen ruhig. Ja, schneit es bei euch schon heute Nacht? Nein, aber es ist sehr kalt und regnet. Es soll ja nicht schneien, ab 1000 Meter schon. Ah, aha. Aber jetzt zum Wandern in der Schweiz. Da wolltest du was zu sagen. Genau, und zwar ist es so, ich bin da so richtig angefressen. Ich fahre also mindestens viermal im Jahr in die Schweizer Alpen zum Wandern, pack da meinen Rucksack ganz voll mit Essen und dicke Jacke und alles, was man halt so braucht. Mhm. Und ja, dann fahre ich ungefähr so 2,5 Stunden, da bin ich da. Ja, fährst du mit der Bahn hin, mit dem Auto? Nee, mit dem Auto. Ja. Mhm. Und ja, dann laufe ich los. Ich suche mir dann meistens schon vorher irgendwie auf der Karte so ein Ziel. Also ja, ich stecke mir dann eine Route ab. Eine Route, ja. Und dann laufe ich los Und dann meistens bin ich so, ja, 6 bis 8 Stunden unterwegs, bis ich dann irgendwo angelangt bin. Und du wanderst alleine? Ich wandere alleine, ja. Ja. Und ja, und dann wandere ich wieder zurück, sodass ich am Abend dann so um 6 oder 7 am Auto bin, ja, und fahre dann gemütlich wieder heim. Und so, eben so, das ist so befriedigend, diese Natur zu sehen, ja, gerade im Hochsommer, wenn dann der Enzian blüht und, ja, die Alpenrosen, dann sieht man auch Steinböcke und Murmeltiere. Und ein ganz, also, ganz romantischer junger Mann. Ja, herrlich, wunderbar. Ja. Und dann im Hochsommer, wenn eben noch Schnee liegt ganz oben, dann bei 30 Grad im Schatten durch den Schnee. Das ist wunderschön, ne? Ja. Herrlich, herrlich. Wie lange machst du das schon? Ungefähr so 4 Jahre. 4 Jahre, wie bist du da drauf gekommen? Ist ja für einen 18-Jährigen dann auch eher unüblich, ne? Würde ich sagen. Ja, klar, eigentlich schon. Es war also mehr so, dass, wo ich noch in der Berufsausbildung war, mhm, da haben wir öfters mal von unserem Schulfenster die Alpen gesehen. Da hat man manchmal so Sicht gehabt von 150 Kilometern. Mhm. Und dann haben wir mal mit der Klasse zusammen geredet, ah, guck mal die schönen Berge und so, man sieht sie heute wieder klar. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war da noch gar nie. Und dann haben die gesagt, ja, das gibt's ja nicht, dass man, wenn man so nah da dran wohnt, dass man noch gar nie dort war. Ja. Und dann haben die mich also angesprochen, da, ja, ich soll da unbedingt mal hinfahren, das ist so schön. Und dann hast du es gemacht. Genau, dann habe ich es gemacht und bin da wirklich hingefahren. Und seitdem, ich bin so ab und so begeistert. Du, ich kann es nicht mehr lassen. Du liebst die Berge. Also es ist wirklich wahr. Heiß und innig. Man kann es so sagen, ja. Ja. Wie kommt das, dass du immer alleine wanderst? Das ist so, ich wollte ursprünglich, habe ich schon Kollegen dabei gehabt und so, aber die sind dann doch nicht so, dass sie mit mir, jetzt sagen wir mal, zu einem abgesteckten Ziel hinwandern, mhm, wenn dann die müde werden oder so, und dann müsste ich auch umkehren und dann bin ich gefrustet. Und die meisten, die können oder die wollen das gar nicht. Mhm. Die sagen, das ist ja blöde, auf so einen Berg hochzulaufen. Kann ich auch nicht. Völlig sinnlos, ne? Da, ja, hochzulaufen, dann wieder runter. Wobei es ja auch schön ist, wenn man jemanden hat, und man so auch dieses Erleben teilen kann, ne? Mhm. Also dieses Naturschauspiel, was man da oftmals dann geboten bekommt, das ist schon schön mit jemandem zusammen. Mhm. Aber ja, es ist natürlich alleine auch ganz toll. Mhm. Wann ist die nächste Tour? Machst du jetzt noch eine im Herbst? Jetzt wahrscheinlich noch, ja, aber jetzt hat es ziemlich oben auf, ja, 2200 Metern ungefähr, hat es vor, im September hat es schon 70 Zentimeter geschneit. Ja, ja. Und der Schnee liegt jetzt noch dort. Ja. Und ja, also der Schnee macht dann immer ein bisschen den Strich durch die Rechnung, die Witterung. Fährst du denn im Winter auch Ski in den Bergen? Nein, das leider nicht. Das ist zu teuer. Ja, es ist teuer, aber es ist auch sehr, sehr schön. Sehr schön, ja, das, ja, weiß ich. Also ich war mal am Jungfraugebiet im Winter und habe das mir mal angeschaut und da war irrsinnig viel Tourismus und, ja, gerade Japaner und so. Ja, man muss sich so die einsameren Ecken suchen. Die gibt es ja in den Alpen auch noch immer wieder. Ja, klar. Also Dirk, du hast mir voll aus dem Herz gesprochen. Vielleicht sollten wir mal zusammen wandern. Wo, ja, wir das beide so toll finden. Das können wir machen. Kommst, ja, mal runter und dann fahren wir in die Schweiz. Genau. Lieber Dirk, danke, dass du angerufen hast. Schon und recht. Viel, viel, viel Spaß in, danke, den Bergen demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das ist ja nett. Jürgen kommt jetzt, 19 Jahre, hallo. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Hallo. Schieß los, dein Thema. Ja, also mir ist was ganz Krasses passiert. Und zwar vor zwei, ich fange mal ganz vorne an. Ja. Es war vor 2 Wochen, war ich auf der Arbeit, ich mache eine Ausbildung seit 2 Monaten und... Was machst du? Ja, ich lerne Bürokaufmann. Bürokaufmann, ja. Ja. Und ja, ich saß auf der Arbeit, an meinem Arbeitsplatz und bei mir im Büro sind halt gerade alle im Urlaub. Und ich saß nach der Mittagspause und habe mir halt, hab halt was geraucht. Haschisch. Ja, Gras hab ich geraucht. Mhm. Und... Ja, ich saß halt da und hab das halt geraucht und auf einmal ging die Tür auf und die Frau vom Chef stand im Büro drin. Oh nein, ich ahne jetzt schon was, aber erzähl mal. Ja, also pass auf, sie hat es halt gesehen und kam halt dann auf mich zu. Und sie hat gar nichts gesagt, sie guckte erst nur und dann hat sie gesagt, so, das hab ich gesehen. Und dann ging sie einfach die Tür raus. Und dann? Ja, dann war nichts mehr erstmal 1-2 Tage. Ja. Und nach 2 Tagen kam sie halt wieder und dann hat sie mich nur angegrinst und dann ging sie wieder. Das war das Zweite, was passiert ist. Ja. Und ja, dann muss ich noch was dazu erzählen. Einen Monat, nachdem ich in der Firma war, hat sie mitbekommen, wie ich mit einem anderen Auszubildenden halt über sie gelästert habe, weil sie ist halt, ja, sag ich mal, recht hässlich. Mhm. Und das hat sie mit Sicherheit halt gehört. Mhm. Und dann kam sie halt auf mich zu beim dritten Mal und hat mir an den Hintern gekniffen. Hat ja in den Hintern gekniffen? Ja, sie hat mir an den Hintern gepackt. Ja. Und dann konnte ich erstmal nichts mehr sagen, kannst du dir ja vorstellen. Mhm, ja. So. Und dann? Ja, und dann habe ich ihre Hand halt weggenommen und habe sie gefragt, was es soll. Und dann hat sie gesagt, ja, ich sollte wissen, was es bedeuten soll. Ich soll halt nicht so rummachen. Mhm. Und dann habe ich halt meine Sachen genommen und bin halt aus dem Büro raus. Ja. Und bin dann auch nach Hause gegangen. Und was mich halt gewundert hat, dass überhaupt niemand was gesagt hat, als ich gegangen bin. Auch nicht am nächsten Tag. Mhm. Und am nächsten Tag, als ich kam, dann ging das halt weiter und da hat sie mir halt auch schon halt vorne an die Hose gegriffen. Und es gab dann auch immer so Situationen, wo ihr alleine wart in einem Raum? Ja, das ist halt jetzt gerade die zwei Wochen, wo die meisten Leute halt bei uns in Urlaub gefahren sind. Also sie ist ja jetzt schon an die Hose gegangen? Ja. Vorne an die Hose? Ja, das war vor einer Woche. Und gab es noch eine Steigerung? Ja, ich meine, was ist eine Steigerung? Ich meine, die Steigerung dazu wäre, dass sie mit mir halt ins Bett geht. Zum Beispiel, ja. Ich sag mal, das ist ja eigentlich nicht halt das eigentliche Problem, was ich habe. Und das eigentliche Problem ist, dass ich halt am ersten Tag das meiner Freundin erzählt habe, was da halt vorgefallen ist in dem Joint. Und wir waren halt beide sehr ratlos an dem Abend. Und als ich ihr dann halt erzählt habe, dass sie mir halt an die Hose gegangen ist, da ist sie halt, ja, so ausgeflippt. Ja. Wie weit ging das denn, dieses an die Hose gehen? Was hat sie genau mit dir gemacht? Ja, sie hat mir halt an die Hose gegriffen und habe ich ihre Hand halt weggenommen. Sie hat auch schon versucht, mir die Hose aufzumachen. Ja, aber das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, nein. Und die Freundin ist jetzt eifersüchtig, sauer? Ja, wir haben halt da verschiedene Auffassungen jetzt davon. Welche Auffassung hast du denn? Ja, meine Auffassung ist, ich bin halt 19 Jahre und hab halt schon zwei Ausbildungen vermasselt. Mhm. Und wenn man so einen Lebenslauf hat, ist es halt, wenn man eine neue Ausbildung macht, halt sehr einfach für die Chefin einen halt rauszuschmeißen. Mhm. Ganz also, besonders in der Probezeit halt. Also deine Auffassung ist, dass du dich ein bisschen darauf einlassen willst? Ja. Und sie nicht ganz eindeutig von dir wegweisen möchtest? Ja. Und die Freundin sagt aber, du musst klar Tisch machen? Ja. Mhm. Das ist eine verdammt schwierige, verzwickte Lage, in der du da bist. Einerseits ist natürlich das Verhalten der Chefin unter aller Sau. Da gibt's gar nichts zu reden. Ja. Sie nutzt ein Abhängigkeitsverhältnis gnadenlos aus. Andererseits willst du natürlich deine Lehre machen, ne? Ja, aber es ist ja auch für mich das ist ja Psychoterror eigentlich. Natürlich, ja. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach mit ihr halt ins Bett gehen will und dass dann die Sache halt vorbei ist. Mhm. Das ist ja auch so, dass ich halt, dass mir das durch den Kopf geht, wenn ich mit meiner Freundin im Bett bin, denke ich an diese hässliche Frau zum Beispiel. Und was soll das? Das ist doch nicht okay, wenn jemand sowas macht. Ist das ein kleiner Betrieb? Das ist ein sehr kleiner Betrieb. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, sie direkt darauf anzusprechen? Ah, Scheiße. Was Scheiße? Mir ist gerade Glut auf den Fuß gefallen, okay. Was ist das? Was? Blut? Nee, eine Glut. Ach, eine Glut. Ja. Das sind so Live-Situationen. Ja. Hast du mal darüber nachgedacht, sie direkt anzusprechen darauf? Tja. Das ist ganz komisch, wenn sie ins Büro kommt und keiner drin ist und mich dann anmacht. Sie hat dann so eine Ausstrahlung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das lähmt einen in diesem Moment. Mhm. Ich kann das anders gar nicht beschreiben. Man fühlt sich richtig hilflos. In diesem Moment wird dir klar, wie hilflos du bist und dass du nichts machen kannst. Mhm. Und je mehr Gedanken du dir machst abends über die Situation, in der du dich befindest, desto hilfloser bist du in diesem Moment. Ja. Du weißt ja nicht, was du machen sollst. Ja, es ist natürlich wahrscheinlich vollkommen sinnlos, mit dem Chef zu reden, weil dann wird es nur noch schlimmer. Vermute ich mal. Das ist ihr Mann. Das ist ihr Mann, ja, ich weiß. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Deswegen dachte ich gerade so im ersten Moment, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, dieses ihr so zu sagen, quasi ihr Verhalten wieder zu spiegeln, indem du das sagst, wie du dich fühlst dabei und dass du es nicht gut findest. Quasi erstmal auf diese freundliche Art und Weise zu versuchen. Ich glaube, du hast es nicht so im Kompletten erfasst, worum es geht. Und zwar ist, ich glaube, der Auslöser für diese ganze Geschichte ist, dass ich über sie gelästert habe, mit diesem anderen Arbeitskollegen. Mhm. Und ich schätze mal, damit habe ich vielleicht bei ihr... Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, und sie versucht mich jetzt dadurch zu tyrannisieren. Ja, das ist mir schon klar. Aber du könntest ja beispielsweise in diesem Zusammenhang dich dann auch wirklich hochgradig entschuldigen, dass ihr es leid tut. Das muss ja nicht nur ein Angriff auf sie sein, das kannst du auch vielleicht so ein bisschen diplomatisch hinkriegen, indem du auch dieses hinlegst und sagst, ja, es ist damals das passiert, ich habe mit dem über sie gelästert, es tut mir schon sehr leid, aber ich möchte gern, dass es wieder eine gute Arbeitsatmosphäre wird. Und es tut mir auch leid, dass ich in dem Dienst Haschisch geraucht habe, das kommt auch nicht wieder vor. Ich weiß nicht, wie man da sonst gut rauskommt, ohne dass man da viel Porzellan zerbricht. Dieses scheint mir erstmal ein Weg zu sein. Und wenn das nicht geht, dann muss man neu überlegen. Aber versuch das doch erstmal, da hast du doch auch gar nicht zu viel. Hallo, ich höre dich nicht bei Domian. Hallo? Jürgen? Jetzt ist er weg, schade. Nee, ich höre dich immer noch nicht. Hallo? Hallo? Ich glaube, das Wichtigste ist aber auch gesagt. Ist weg, ne? Schade. Anja, 22. Jürgen. Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Anja, hallo. Ja, also ich wollte auf ein Thema von gestern nochmal zu sprechen kommen, mit Niemand verzeihen. Ja. Und zwar, ich kann meine, ja, ich weiß nicht, ob man Schwägerin sagen kann, aber wenn sie heiraten würde, dann würde sie meine Schwägerin sein. Ja. Weil sie mit dem Bruder von meinem Freund zusammen ist. Mhm. Also das beide sind Brüder. Mhm. Und das hat damals so angefangen, dass wir haben schon öfters mal darüber geredet, weil wir haben so Fernsehsendungen gesehen und so mit Partnertausch und so. Mhm. Und da habe ich zu ihr immer gesagt, das würde ich niemals tun. Und sie, ach, das soll gar nicht so schlimm und so. Ja. Ich sag, hör zu, ich würde das nie tun. Er würde mich umbringen, bevor ich das tun würde. Und sie wusste da meine Einstellung, sie wusste es ganz genau. Ja. So, und das hat dann damit angefangen, dass wir sind zu viert, also ich mit meinem Schatz. Ja. Und sie hat mit dem Bruder von meinem Schatz. Mit Freund, ja. Ne? Also mit ihrem Freund sind wir zu viert zelten gegangen. Ja. An so einem Alamöer See oder so ähnlich. Ja. Und da haben wir dann, weil sie ja zelten, dann haben wir gefeiert und so. Also wir haben ein bisschen was getrunken. Und sie wusste ganz genau, dass ich keinen Alkohol ab kann. Mhm. Weil ich normalerweise keinen Alkohol trinke. Mhm. Nur in der Anfangszeit, da habe ich dann halt immer, ich musste alles ausprobieren, weil ich kannte das ja alles noch nicht. Und ich wollte alles ausprobieren. Und das auch mit Alkohol. Ja. Und da hat sie mich mit, also wir haben Apfelkorn getrunken. Apfelkorn, ja. Und da haben wir dann zusammen getrunken. Und sie hat sich in der ersten Anfangszeit hat sie sich immer ein Glas eingeschenkt. Ich habe dann ausgetrunken. Und dann wollte sie mir wieder nachkippen. Und habe ich zu ihr gesagt, nee, hörst du auch. Mhm. So, und das hat sie dann in der ersten Zeit gemacht. Nur nach einer paar so Gläser war ich dann schon halt ein bisschen voll. Ja. Also ich war schon angedudelt. Also sie hat dich schon gezielt betrunken gemacht, kann ja man so sagen. Ne? Also sie hat mich wirklich gezielt getrunken gemacht. Sie hat dann nachher bei sich gar nicht mehr eingekippt und bei mir immer nachgeschenkt. Was ist dann passiert? Ja, dann ist es halt passiert, dass es passiert ist, ja. Es ist dann passiert? Dass der Bruder von meinem Freund mit mir geschlafen hat. Und umgekehrt genauso? Umgekehrt genauso, ja. Aber wie ich hinterher rausgekriegt habe von meinem Freund, weil ich habe ihn daraufhin dann näher angesprochen. Und er hat dann gesagt, also er kam nicht dazu. So, er hieß es, er hat es geschafft, also er hat auch mit ihr geschlafen. Mhm. Aber dann hieß es, dann habe ich aber halt von meinem Freund rausgekriegt, dass er es nicht geschafft hat, dass sie ihn nicht reingelassen hat. Ach so. Nur sein Bruder hat es bei mir geschafft. Und du warst so knülle? Ja, ich hab davon nichts mitgekriegt. Du dich bis heute nicht erinnern kannst? Ich konnte mich nicht erinnern, nee. Ja. Erst nach, also... Sie haben mir das auch erzählt. Ja. Den nächsten Abend waren wir auch wieder gemeinsam zusammen und dann haben die mir das erzählt. Ich sage, ihr spinnt, ihr habt einen Knall, das ist nicht wahr. Mhm. Das ist ein Scherz. Mhm. Nee, sagt sie, das ist voll wahr. So, und über dieser Geschichte steht, ich kann es nicht verzeihen. Ja, Ja. Ich kann es auch nicht verzeihen, ja, weil ich würde ihr das nie verzeihen. Ja. Also sie hat habt ihr gestritten darüber? Habt ihr? Ja, also sie hat es von sich aus versucht, mit mir darüber zu reden. Ja. Aber ich habe immer abgeblockt, ja, weil ich kann ihr das nicht verzeihen, weil ja, sie hat es bewusst gemacht. Sie ja, hat mich bewusst betrunken gemacht, ja, weil sie wusste, ich kann keinen Alkohol ab. Und sie wusste es, dass ich keinen Partnertausch mache. Mhm. Das hat sie beides voll mhm, bewusst gemacht. Sie hat versucht oder versucht immer noch mit dir ein Gespräch zu suchen. Sie hat es versucht, ja. Sie hat es mittlerweile anscheinend auch aufgegeben, ja, weil sie haben keinen Kontakt mehr. Ja. Hat sie... Sie hat angerufen mehrmals immer. Sie stand auch hier vor der Tür. Ja. Und ich habe sie halt nicht reingelassen oder bin dann halt raus. Und also bin dann du weißt gar nicht, was sie sagen wollte. Ich wusste, was sie sagen wollte, weil sie hat mich ja vorher immer angerufen. Hat sie sich sie da... Sie hat immer gesagt, ich habe einen Anruf beantwortet, dann hat sie immer gesagt, nimm mal ab, nimm mal ab. Ich möchte mit dir reden, ich komme auch mal vorbei und ich mhm, möchte mit dir darüber reden, was da passiert ist beim Zelten und so. Und ich hörte sich das so an, dass sie sich vielleicht auch entschuldigen wollte? Sie wollte sich entschuldigen, wollte sich entschuldigen. Aber ja, du hast keinen Bock auf die Entschuldigung. Nein, ich kann das nicht verzeihen, mhm, weil ich bin mit meinem Freund jetzt über 5 Jahre zusammen. Mhm. Wir sind seit über 4 Jahren verlobt. Sag mal, Anja, dann, was mich noch ein bisschen stutzig macht, ist, dass da muss dein Freund doch auch so betrunken gewesen sein. Er hat auch einiges getrunken, ja, leider. Sonst hätte er doch dazwischen gehen können. Und er hat das mehr als Spaß angesehen, weil ja, er wollte das auch nie. Ja. Er hat zu mir das auch gesagt. Bist du deinem Freund irgendwie auch ein bisschen böse, dass er... Zuerst ja, ich meine, zuerst auch sehr böse, weil mhm, es ja hieß, er hat es bei ihr auch geschafft. Mhm. Also sie haben auch zusammen geschlafen. Mhm. Und da waren wir kurz vor der Trennung. Und daraufhin wir haben uns dann zusammen hingesetzt und daraufhin hat er mir dann erzählt, was richtig passiert ja, ist. Also deine Meinung steht fest, zumindest jetzt erstmal oder für die unmittelbar nächste Zeit, dass du mhm, da keine Entschuldigung annehmen möchtest. Nein. Ja. Weil ich finde das unmöglich, weil sie es wie gesagt bewusst gemacht hat. Ja. Und ich fühle mich also wirklich, vor allem das Schlimmste ist, sein Bruder versucht es immer noch weiterhin. Ja. Wir hatten in der kurzen Zeit danach, also eine Woche später oder so, ja, da habe ich den wollte sie sich mit mir versöhnen. Ja. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, okay, da haben wir uns abends hingesetzt und dann haben wir bei ihr übernachtet. Ja. Und was macht ihr Freund? Packt mich wieder an, ne? Anja, mhm, ich habe jetzt noch den Tenko am mhm, Telefon. Ich kann deine Position verstehen. Also ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Ja, und tschüss. Also, der oder die Tenko, 19, hallo. Der, bitteschön. Der Tenko. Ja, guten Morgen, Jörn. Guten Morgen. Was los, wie geht's? Mir geht's ja gut, und dir? Wir, ja, wir sollten jetzt nicht so viel verplaudern, sondern gleich zur Sache kommen. Okay, dann möchte ich noch schnell grüßen alle Bandmitglieder von Avantgardia, ja? Aha. Und dann auch schon das Lied für dich, ja? Ein Lied für mich? Ja, ich habe ein Lied für dich gemacht. Du hast ein Lied für mich? Ja, ich habe ein Lied für dich gemacht. Ja, dann legen wir los. Das spiel ich dir jetzt vor, ja? Ja, bitte. Okay, viel Spaß. Ja. Ein Lied von Tenko, 19. Ganz Neues. Und jetzt machen wir einen Mix mit unserer Schlussmusik. Meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht haben wir eine Themennacht und heißt das Thema Prostitution. Und ich möchte gerne mit Prostituierten sprechen, mit Huren. Ich möchte gerne mit Strichern sprechen und mit Callboys. Und ich möchte natürlich mit deren Kunden sprechen, also mit euch, die ihr gerne zu Huren geht, die ihr gerne zu Strichern oder zu Callboys geht. Morgen Nacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wir sind wieder für euch da. Die Sendung beginnt mit dem Thema Prostitution um 1 Uhr hier im Radio, bei 1 Live und hier im Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.